viele Leute. Warum passen hier so viele Leute rein? Ich find's gut. Kleine Frage nach hinten. Bin ich zu hören? Ich krieg Daumen. Oh, aus der letzten Ecke kommt noch ein Nick hin. Das ist schön. Das ist schön. Zwei Orgasachen noch. Erstens, wir machen zwei Pausen. Es ist elendig heiß. Ihr könnt euch dann alles zu trinken holen. Ihr könnt auch zwischendurch gehen. Aber wenn es dann irgendwie der Espresso, der Cappuccino sein soll, der extra laut sein soll, oder ihr eine rauchen müsst oder irgendwas, wie gesagt, zwei Pausen. Von daher, ja. Das zweite ist, weil das Ganze eine Live-Aufnahme ist und wir sprechen zwar in diese Mikros hier, aber ein bisschen ist der Raum natürlich auch zu hören und es ist ja schön so. Ein bisschen lauter noch. Können wir tun. So, besser. Besser. Ich sehe ein Nicken. Genau. Deswegen sage ich bewusst, wenn ihr hier irgendwelche Dinge reinbrüllt, dann sind die vielleicht zu hören. Das wollt ihr vielleicht auch, das ist eine gute Idee. Aber sozusagen seid euch dessen bewusst, das ist eine Aufnahme. Wir wollen die auch, wenn die nicht komplett kaputt geht, online stellen. Von daher, ihr könnt Teil einer Podcast-Aufnahme sein. Genau. Und noch eine andere Sache, die ich unbedingt probieren will, ist nämlich so ein bisschen Applausometer. Wir haben nämlich später Folgendes. Ihr habt auf euren, auf euren Tischen, beziehungsweise auf euren Sitzgelegenheiten, da liegen ein paar Stifte und da liegen vor allem so Zettel mit Fragen an Ach. Und ich sag mal, bis zur zweiten Unterbrechung habt ihr Zeit, die auszufüllen. Dann legt ihr die spätestens eben in der zweiten Unterbrechung hiermit vor. Dann machen wir nämlich eine lustige Frage, beziehungsweise Prompt-Beantwortung von euch. Und das kann alles sein von Fragen, warum ist das mit der Marine nochmal so und so erklärt, bis über ein, wie macht ihr das eigentlich bei der Aufnahme hin zu ein, Jürgen, so schaut übrigens meine Tinder-Bio auf, pimp mir die mal, weil du kannst ja gut schreiben, hast du da Tipps für mich? Von daher. Und die besten Fragen kriegen natürlich einen wunderbaren kleinen Preis. Wir haben nämlich hier diese wunderschönen, formschönen Ach-Magnete für den Kühlschrank. Davon gibt's auch nicht unendlich viele. Von daher, die gibt's dann für die schönsten Fragen des Abends. Von daher werden wir uns die dann zu Gemüte führen. Genau. Aber, wie gesagt, ich bräuchte einmal einen so einen Applausometer und zwar mal. Wir fangen mal an mit so einem mittleren Applaus. 3, 2, 1, jetzt. Okay, also das ist so ein, es ist wirklich 36 Grad draußen und man hat zufällig sich den heißesten Tag des Jahres ausgesucht, um eine Podcastaufnahme innen zu machen. Wer ist so blöd, meine Güte? Dann probieren wir mal ein, stellt euch mal vor, es wären eher so, ich sag mal 25 Grad und ihr sagt, es ist jetzt echt der perfekte Tag und jetzt könnt ihr Ach hören und wie klingt das in 3, 2, 1, jetzt? Okay. Okay, jetzt haben wir so die Mitte gepegelt und jetzt ganz oben. Wie klingt es, wenn jetzt der Jürgen mit auf die Bühne kommt? 3, 2, 1, jetzt! Da kommt es schon. Hallo. Hi Jürgen. Du bist ein krasser Applausabgreifer, ja, aber ne? Ich liebe es. Einer muss es machen. Einer muss es machen. Ich stand jetzt ganz dumm hier, so ja. Dass mich jeder gesehen hat, aber ja. Ich zu weit von meinem Bier weg war. Das ja. War irgendwie, das können wir das nächste Mal schon optimieren. Das stimmt, und ich stand oben auf der Treppe. Kalli, schreibst du das mit auf die Feedback-Karte, bitte? Sehr gut. Jetzt fehlt uns noch, Janne. Kalli hat ein bisschen geschummelt noch bei der Anmoderation, weil eine Sache stimmt leider nicht ganz. Wir sind nicht ganz vollständig leider heute. Und ich hätte gern gleich ein ganz lautes Oh auf 3. 1, 2, 3. Oh. Weil der Dominik tatsächlich aus gesundheitlichen Gründen leider nicht kann. Den hat es leider erwischt. Aber wie wäre es, wenn ihr das ja. Dem Dominik einfach selber sagt? Ja, wir rufen den jetzt an. Wir rufen den jetzt an. Ja, sehr guter Plan. Kannst noch ein bisschen quatschen und ja, bis ich mich hier in den Kabeln. Das Schöne ist jetzt, wirkt es jetzt so ein bisschen wie, ist das ein Einspieler? Aber nee, wir haben einfach vorhin überlegt, nee, wir rufen den jetzt einfach an. Ich hoffe, seine Mutter oder sowas geht dran. Das wäre so schön. Oder sein Vater, das war einfach die schönste Folge. Haben wir die Nummer noch vom Festnetz? Ich habe sie nicht zur Hand leider. Wir könnten ja noch irgendwas mit dem Skispringer wieder flaggen. Das war super. So, schauen wir mal. Ich glaube, das sollte man hören, oder? Dominik Schmidt? Ja. 3, 2, 1! Dominik, hier sind sehr viele Leute, es ist sehr, sehr traurig, dass du nur am Telefon zu hören bist gerade. Ein einziger Mensch, der auch sehr traurig ist, dass er die ganz vielen Leute nicht sehen kann, aber ihr wisst ja, life's a bitch and then you keep on living. Aber ja. Ich habe dafür gesorgt, dass ich einen ganz fantastischen Ersatz habe und ich glaube, der verdient einen extra Applaus gerade. Das wissen die Leute jetzt ja noch gar nicht. Ach so, aber ihr könnt schon mal applaudieren, weil der wird nämlich total super, der Podcast für mich. Das ist fantastisch, weil wir haben nämlich beschlossen, du darfst den anmoderieren und jetzt hast du es einfach gemacht, weil wir vergessen haben, dir das zu sagen. Ja. Aber sehr gut, sehr gut. Ja, ihr seht schon, wir faken nichts mit irgendwelchen Aufnahmen, wir sind wirklich so verpeilt. Ja. Also Dominik, dann moderier doch mal bitte deinen Ersatz an. Ja, und nenn seinen Namen. Das wäre nett. Oder ihren. Also, wir haben uns überlegt, in aller Bescheidenheit, aber in Deutschland brauchen wir eigentlich jemanden, den wir uns nicht mehr suchen, weil wir sind top of the crop, also haben wir geguckt, wo auf der Welt könnten wir sonst noch jemanden finden, der auch nur annähernd das Niveau dieses Podcasts halten kann. Und was soll ich sagen? Wir sind bis ins ferne Südafrika. Eigentlich wohnt er in Ülfeld, aber wir wollen jetzt die Realität ein bisschen verschweigen. The one and only Mr. Sean Behrens. Wer sich fragt, wer ist Sean? Sean kennt man vielleicht für ein sehr spezielles Geräusch, das Dominik und Jürgen lieben wie kein anderes. Ah. Und das Schöne ist natürlich wieder alle, die das jetzt zu Hause hören, denken, das war jetzt ein Einspieler, aber es ist einfach hier Sean live. Sean kennt man von The German Experience, wo wir auch schon zu Gast waren. Genau. Und ich sag mal so, du ersetzt heute nicht Dominik, weil Dominik ist nicht ersetzbar. Das stimmt auch, ja. Da jetzt nur, weil der Dominik noch am Telefon genau. Stimmt. Ja, sobald ich aufhänge, ist hier komplett anders. Aber es ist schön, dass du da bist und diesen Platz hier auf. John, vielen Dank, herzlich willkommen. Dankeschön. Dankeschön. Ja. Genau. Dominik, ich habe jetzt ganz schlechte Nachrichten für dich. Um das Intro einzuspielen, muss ich dich leider aus der Leitung schmeißen. Das ist gar kein Problem. Ich wünsche euch allen einen ganz fantastischen Abend. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ich irgendwie ein Gruppenbild oder sowas kriegen würde. Und hat nicht sein sollen, aber wir hören uns demnächst wieder. Und, warte, dann mach ich jetzt mich in echt mal sehen will, das prima gerade. Moment, auf, solange du noch dran bist, dann machen wir das gerade. Diesen Moment ein Gruppenfoto. Achso, ey, fotografiere dich. 3, 2, 1. Nochmals Ich schick's dir sofort. Sehr gut. Alles klar, Dominik, danke. Gute Besserung. Macht's gut, ciao. Tschüss. Oh. Was haben wir überhaupt heute? Wir haben... Was? Ja, Philipp. Lauter? Noch lauter? Noch lauter, holy moly. Okay, ich hoffe, wir kriegen keine Rückkopplung. Sonst drehe ich hier auf, alles gut. Ich setze mich auch gleich, wenn ich das Telefon weglegen kann. Aber vorher habe ich noch eine Aufgabe. Ihr Geschichtswissen haben Sie aus Videospielen. Ihre Umgangsformen von Reddit und Ihren Humor. Ach, reden wir nicht weiter drüber. Sie heißen Philipp, Sean, Dominik und Jürgen. Und sie erzählen euch Dinge über die Vergangenheit, die ihr so garantiert noch nie gehört habt. Erklär doch mal, Jürgen. Willkommen bei Ach, dem Triumvirat für historisch inspirierte Humorvermittlung. Manche Sachen werden nie alt, das ist schön. Im Übrigen, einen Mini-Applaus bitte ganz zwischendurch für den Komponisten, der heute auch hier ist, der Philipp. Philipp! Wer schon immer mal Jürgen live hören wollte, kann sich nach mit ihm mal kurz schließen. Das machst du dann in der Pause nochmal, oder? Ja, sehr gut. Aber nur Schneider und Sprecher und nicht Komponist. Nur Schneider und Sprecher, nicht Komponist. Okay, gehen wir weiter. Ja, sehr gut. Genau, was machen wir heute Abend, Jürgen? Wir machen ein kleines L-Ach, also Live-Ach. Oh, das hört nicht, es hört nie mehr auf. Nee, das darf nie wieder aufhören. Mit anderen Worten, jeder kriegt so ein kleines Segment und ich fange an, dann darf Sean, dann darfst du und dann kommen die wunderbaren Fragen unseres fantastischen Publikums. Also, ihr braucht von mir ein Segment. Ja. Okay. Ja. Kannst aber auch einfach 30 Minuten chirpen. Ich glaube, das ist auch okay. Also ich würde das feiern. Ja. Also ich fange einfach mal damit an. Jürgen, was wolltest du eigentlich werden, als du Kind warst? Oder Jugendliche oder Kind? Hattest du so Berufswünsche? Und ich habe lange Jahre, habe ich immer erzählt, dass ich total neidisch bin auf die Leute, die in ihrer Schulzeit schon wissen, was sie später mal werden wollen. Ja, das habe ich jahrzehntelang, das allen erzählt, immer, die schon früher, keine Ahnung, Arzt werden wollten oder Feuerwehrmann oder irgendwas. Da habe ich gesagt, ich bin total neidisch, wenn man das in der Schule schon weiß. Und dann ist mir meine Abi-Zeitung in die Hände gefallen und da stand drin, Jürgen würde gerne Werbetexter werden. Und dann ist mir aufgefallen, hey, irgendwie bin ich genau das geworden, was ich in der Schule werden wollte. Sean, wie ist das bei dir? Bei mir ist es unterschiedlich geworden. Erst Polizist und dann Feuerwehrmann und dann langsam Schreiber und Radio-DJ. Und ich war sehr unentscheidend. Ja, ich wollte Koch werden und dann Radiomoderator. Jürgen, guckst du? Ja, ich habe jetzt Angst, dass du das irgendwie zusammenbringst und wir jetzt irgendwas verkochen. Ja, da geht es jetzt auch. Nein. Nee, gar nicht. Ich habe noch diese Riesenportion Bratwürste. Ja, wenn ich dich in der Küche mir vorstelle, dann kommt immer so eine Riesenportion Bratwürste mit Kraut raus. Ja, aber guck mal, was passiert, wenn in Erlangen nicht eine Riesenportion Bratwürste auf den Tisch ist? Dann kommt die Beschwerde Burger mit oder Burger oder Bratwurst. Da muss ich jetzt auch mal mich ganz dem Dominik zuliebe jetzt tun. vielen Dank hier übrigens für die großartige Versorgung, denn hier gibt es zwar nicht Burger und Pommes, aber wir dürfen Dominik, du musst jetzt stark sein, wir dürfen hier essen und trinken, was wir gerne möchten. Aber ich will gar nichts, alles gut. Jetzt will ich gar nicht mehr. Jetzt ist auch langweilig. Ja, jetzt ist Fahrt. Nee, es soll gehen um eine Liste von bemerkenswerten Songs, die... Also so Charakteristika UK und US Charts nach Befragung von DJs, Moderatoren und so Leuten aus der Musikindustrie zusammengetragen worden sind. Und zwar vom Nervigkeitsfaktor her oder Besonderheitsfaktor her. Okay? Also wir hören die auch nicht an. Keine Angst. Ich habe eine Spotify-Playlist, die heißt Worst Music of All Time. Ja, wir sind nicht weit weg von. Okay. Nicht weit weg. Aber erfolgreich dabei. Ein bisschen raus fällt eine Platte mit dem wunderbaren Titel Sing Along with Mao. Von Mao Zedong. Das ist 1967 kam das als Schallplatte raus und hat sich 1 Million Mal verkauft in China. Oder weltweit. Das mussten die kaufen. Ja. Also Zeitungsberichten damals gab es weniger als 1 Million Schallplattenspiele in China. Also und das war so, also es war irgendwie Musik und da waren aber Aussprüche von ihm drauf und auf der Rückseite war so eine Politdiskussion. Als chinesischen Battle Rap kann ich mir das gut vorstellen. Das ist eine super Idee. Gibt es nicht auch irgendwie so ein History Rap Battles mit Mao? Rap Battles of History, genau, sehr gute Idee. Genau, aber sogar sagen, das fällt noch raus, ne? Das fällt raus. Das fällt sogar noch raus, weil nicht US, aber nicht US und nicht UK Charts. Das ist so das Filterkriterium gerade. Okay. Ach so. Okay. Aber ein Song, den ihr bestimmt kennt, und zwar Dominique. Das, kenne ich. Ist im Soundtrack von American Horror Story. Was? Oh, welche Staffel? Die Staffel in der Klapsmühle. Da trällert es die eine Betreuerin die ganze Zeit. Und seitdem habe ich das ganz stark im Ohr. Und, also die Interpretin heißt ja The Singing Nun. Und es ist 63, so ein, also das ist wirklich ein, ich will ihn nicht anstimmen, das ist echt ein Ohrwurm. Aber stimm doch mal. Nein, genau. Stimm doch mal. Na. Und jetzt Philipp mit The Singing Nun. Ja, Moment, weil der Song steht gar nicht unter so einem guten Stern. Der ist zwar irgendwie auf Platz 1 US-Charts gelandet, und die gute Frau hat dann auch ein komplettes Album aufgenommen, die sich mehr als 1 Million Mal verkauft hat. Und dann wurde aus dieser Schwester Luc Gabriel, ich glaube Belgierin war die, wurde dann wieder Janine Dekkers oder Dekkers, wie auch immer man es ausspricht. Weil sag mir jetzt nicht, dass das gar keine richtige Nonne war. Doch, tatsächlich. Doch, aber die ist dann halt ausgestiegen, weil sie gesagt hat so ein, okay. Jetzt bin ich reich. Jetzt kann mich die Kirche mal im Arsch legen. Ja, das ging dann aber nicht so gut aus. Dann hat sie einen Plattenvertrag mit Philips abgeschlossen. Und mit Philips? Mit Philips. Mit dem? Ja, vielleicht mit beiden. Weil ein paar Jahre später war sie einfach tot. Also Selbsttötung. Also weiß nicht, ob da jetzt eine Moral dahinter ist oder so, oder aber ging nicht gut aus. Sean, du bist doch Musiker. Ja, das ist, manche Sache kann ich nicht erklären. Ich habe gehofft, dass mir bis jetzt eine Frage einfällt danach, aber mir ist keine eingefallen. Machen wir direkt weiter. Etwas, was man vielleicht aus den Simpsons kennt, und zwar der Song My Dingeling. My Dingeling. Ja, von Chuck Berry. Im Deutschen mit der Übersetzung von Mein Dingeling, ich hab da ein Dingeling. Ist Chuck Berry, ist das die Episode, wo sie die Schlangen fangen? Nee, das ist Barry White. Das ist Barry White, stimmt. Ja. Genau. Das ist der Zusammenhang ist das so ein, wie sagt man, so ein Schultalentwettbewerb ist und ein Junge auf die Bühne geht und singt es und dann wird er sehr schnell vom Rektor von der Bühne genommen. Weißt du, was mir aufgefallen ist? Mhm. Es gibt keinen guten deutschen Simpsons-Podcast. Oder kennst du einen? Wirklich? Ja. Also vielleicht gibt es einen, aber ich habe ihn nicht gefunden. Gibt es gute Englische? Das weiß ich nicht, soweit war ich tatsächlich nicht in meiner Recherche. Ich habe mich so gefreut, dass es keinen gibt. Moment, ich fange sofort an. So eine Nische? Nein, aber es müsste es doch geben. Das ist doch ein guter deutscher Sinn. Es gibt einen von oh, so viel Staffel 10 wäre ich sehr dabei. So die ersten, ja. Ja, es gibt einen von dem Nachtsheim, also dem Sohn von dem Ballsatz aus Radio Nukular. Das ist aber Rockstar. Rockstar, das ist so wegen so, die reden über sehr viel Star Wars und dann noch ein bisschen über Simpsons. Okay. Und dann gibt es noch einen, der war aber irgendwie auch so, das war so ein Folgen nacherzählt. Das war irgendwie nett. Das hat mich nicht gepackt. Okay. Ich finde es eine Lücke, das sollten wir mal, vielleicht nächste Woche dann. Ja, mir gefällt's. Genau. Eigentlich ist es nur ein Cover und es geht auf einen Song zurück von 58, der heißt My Tambourine. Und 72 kam der dann auf Platte raus. Der war aber schon länger Teil von seinem Bühnenprogramm, also der hat den immer live gespielt. Aber weil es halt bei My Dingeling um so ein Dingeling halt geht, gab es dann in UK viel Protest von so Anti-Porno-AktivistInnen. Ach, die Geschichte kenne ich. Einen, das geht nicht. Und der hieß dann anders, ne? Werden. Der hieß dann irgendwie anders, ne? Der wurde einfach gesendet. Der wurde einfach gesendet? Ja. Haben die das nicht ausgetauscht irgendwie? Ja, es gibt später irgendwie Austauschungen davon, aber ich glaube, damals lief der dann okay. Auch. Aber die haben das oft gemacht, wenn es so controversial war, haben die dann das auch Ja, ich meine, in USA gibt es auch sogar so Radio Disney, die dann einfach so auch wirklich so dirty Songs nehmen und irgendwie lustigen Songtext drauf machen. So, wer macht denn sowas? Ne, so ein, was ist das? Who let the dogs out? Ist jetzt mit Who left the milk out? Ja, es ist ein gesellschaftlich wichtigeres Thema, würde ich sagen. Ja, das stimmt. Ich habe mich das öfter gefragt als Who let the dogs out. Ja. Jetzt kommt aber der Twist. That's too much. Chuck Berry wusste überhaupt nicht, dass er den veröffentlicht hat. Moment. Ja. Hä? Ist gut, ne? Ja, die haben ihm irgendwann gesagt, es gab die Proteste und dann war irgendwann irgendwie, du kannst doch den Song hier irgendwie nicht veröffentlichen, es geht doch nicht. Und der so, wieso habe ich den Song veröffentlicht? Und dann haben die ihm gesagt, ja, wir haben das eine Live-Konzert mitgeschnitten und veröffentlicht auf Platte. Aber der hat den Song zumindest geschrieben und performt. Ja, performt. Okay. Genau. Naja, es gibt's ja heute schon, es gibt ja hier, war das Beethoven mit seiner unveröffentlichten, oh Gott, jetzt fehlen mir die Daten. Die unveröffentlichte? Ja, die wurde dann jetzt aber veröffentlicht, weil sie von einer KI zu Ende komponiert wurde. War bestimmt super. Ja, wusste Beethoven auch nicht von, dass der rauskam, der Song. Ja. Aber ich sag mal, irgendwie der hat sich wohl irgendwie ziemlich aufgeregt, weil er gemeint hat, so, wie kann denn das bitte sein, dass sie hier eine Aufnahme macht? Hätte er wenigstens Bescheid gesagt, dann hätte man wenigstens 50 gespielt an dem Tag. Oder besser. Und, ich weiß echt wenig über Chuck Berry. Ja. Ist das eine coole Sau oder ist das eher so ein kritischer oder darf man den gut finden? Da muss man, ist ja heute nicht so einfach. Kenne ich ihm auch nicht. Aber damals haben die auch, die haben so viele Songs damals aufgenommen und Sessions hat hunderte Songs manchmal rausgehauen. Ja, und das Schöne fand ich auch, er fand es selber auch scheiße, dass es veröffentlicht wurde, einfach ohne, dass der was davon wusste. Finde ich super. Ja, und dann haben sie ihm gesagt, das ist in UK und in US auf Platz 1. Und dann hat er nichts mehr dagegen gehabt. Ja. Ende der Geschichte. Okay. Ja. Also dann war er eher so. Ja, ne? Nimmt man mit. Okay. Okay. Aber schön finde ich auch einfach ein. Was? Ihr habt den Song veröffentlicht, das ist voll daneben. Wir hätten dann wenigstens gescheit gespielt an dem Tag. ein weiterer, ich sag mal eher spezieller Song. Hier auch mit. Den hatten wir schon, den Serge Gainsborough. Soll ich dir helfen beim Vorlesen? Ja. Ich bin super in der Aussprage von fremden Fremdwörtern. Ja. Und aber du erinnerst dich vielleicht an die Folge mit den Damen von Drama Carbonara, da hat man es über den. Und wenn nicht, macht's auch nichts. Ich erinnere mich, dass die Folge existiert, aber das war wie Chuck Berry. Ich kann mich nicht erinnern, dass es veröffentlicht wurde. Ja, aber Jürgen, jetzt ist die Frage, hättest du besser gespielt an dem Tag? Sehr wahrscheinlich. Ja. Sehr gut. Das ist nämlich der Song Je t'aime moi non plus. Ich liebe mich nicht mehr. Nein, ich liebe dich und so. Punkt. Ich dich nicht mehr. Also vermute ich, aber ich bin mal wegen Französisch durchgefallen, von daher frag nicht mich. aber hier mit Jane Birkin und eben dem Serge, 69 aufgenommen und den Song hat mir vielleicht ihr kennt denn das? Ach, da summst jetzt. Warum? Ja. Da würde ich jetzt gerne deinen Grund erfahren, wie du das einteilst. Quasi. Welchen Song du anzummst. Willkür? Und welchen nicht. Blanke Willkür. Das ist unbefriedigend. Ja, gut, ne? Aber irgendwie bemerkenswert an dem Song ist halt, dass der ordentlich gestöhnt wird. Oder viel gestöhnt wird. Waren die happy mit ihrer Performance? Da kommen wir jetzt nämlich genau dahin. Und zwar, also der Song ist ja vor allem vielen Instrumentaltracks, ein bisschen Gesang und wegen einer Sache hat er super Schlagzeilen gemacht. Das sehr laute, sehr leidenschaftliche Stöhnen einer Frau auf der Aufnahme. Okay. Und dann gab es Gerüchte, wer das wohl ist. Und nachträglich kann man jetzt sagen, ursprünglich war das mal Brigitte Bardot. Hat die zufällig neben dem Studium gewohnt? Ja, ja. Und dann haben die einfach die Mikrofone aufgestellt. Nee. Ja, das waren halt dünne Wände. Nee, die hat er mitgemacht, dann hat sie einen Song gehört und gesagt, so, das ist ja voll unanständig, es geht nicht. Ich bin raus. Eigentlich hat sie nur Sport gemacht. Also, das ist ja voll unanständig, sowas. Ja. Aber jetzt kommt ein bisschen der Twist, sozusagen praktisch überall in Europa ist der auf dem, also auf dem Index landet ja sowas jetzt nicht. Also es ist ja nicht irgendwie. Da landest du nur, wenn du Hakenkreuze singst. Naja, ja, genau. Ja. Aber auch sozusagen auf dem Index der Radiosender. Also mit anderen Worten, es hat kein Radiosender gespielt, weil die alle Schiss hatten mit einem, ja, da rennen uns die Konservativen die Tür ein, wenn da Leute was dran finden, Finger weg. Und naja, das hat dann so ein bisschen zu einer Art Selbsterfüllung geführt, weil der ist dann auf Platz 1 der Verkaufscharts gelandet, weil, wie kannst du den Song hören? Im Radio wird der nicht gespielt. Das war dann so ein Underground-Ding. Naja, ein Underground-Ding, das halt auf Platz 1 war. Von daher, ich weiß nicht, wie undergroundig das ist dann noch. Mm, ja, aber wie kam der dann auf Platz 1? Ich glaube, wegen dem Stöhnen. Ja, aber sind die Charts nicht irgendwie nach Radio, nach Plattenverkäufen? Ja, aber das gibt es doch bis heute, dass manche Songs einfach aus Prinzip nicht gespielt werden. Naja, oder dass manche Fans im Internet sich zusammentun und aus Gag irgendwas auf Platz 1 kaufen. Ja. Ja. Oder Stranger Things hat das im Soundtrack. Ja. Kate Bush. Stimmt, ja. Sehr schön. Dann habe ich noch zwei Stück. Und zwar einmal Annie Song von jemand namens John Henry Deutschendorf. Annie Song. Annie's Song, also der Song von Annie's, der Annie. Okay. Also nicht, genau. Nicht so wie Press Any Key, nee, Play Any nee. Song. Okay. Wow. Ich mag deine Version, muss sagen. Ja. Ich will das hören. Ja. Also 79 rausgekommen und jetzt kommt der Twist, der hätte eigentlich irgendwie heißen können. Weil ja, im Song, das sag ich doch. Nein, weil im Song kommt nämlich nicht einmal der Name vor. Ist doch voll schlau eigentlich. Ja, ne? Das finde ich aber immer irritierend. Ja, ist es auch. Das ist sehr irritierend. Ja, der hat halt über seine Frau gesungen, aber 9 Jahre später waren sie geschieden. Also so gut funktioniert das nicht. Ja, aber dann ist clever, sie nicht im Song zu haben. Ja. Weil dann kannst du später auch einfach sagen, der hieß gar nicht so. Ja, genau. Ja, dann heißt der Manny's Song und ist über den Money. Genau. Und, ja. Oder der wurde ohne mein Wissen veröffentlicht. Ja. Aber wenn ich es gewusst hätte, hätte ich besser gesungen. Aber eigentlich, worum es mir geht, ist 1980 hat Monty Python ein Album rausgebracht mit dem fantastischen Namen Contractual Obligation, also vertragliche Verpflichtung. Er wusste, ein schöner Name ist, er musste ein Album rausbringen? Also Monty Python, ja. Genau. Vielleicht. Und zwar ist dann ein Cover von dem Song da drauf. Es ist ein Cover von dem Annie Song. Ja. Okay. Ja, aber der hört. Ich schäme mich jetzt ein bisschen, weil ich mir dachte, ja, okay, es ist, natürlich hat jede CD vorne drauf ein Cover. So eine Cover meinst du? Wow. Nee. Aber es hat auch eine Cover. Ja. Aber diese weiß ich nicht, vielleicht hat es kein Cover. Vielleicht hat es kein Cover. Oh. Contractual. Nein, glaube ich nicht. Aber mit Contractual. Und dann ist aber ein Coversong drauf und es ist aber einfach eine klare CD. Oh, das wäre smart. Das ist Meta. Sollen wir mal eine CD pressen? Nee, wir haben schon Kassetten verschickt. Ja, sehr gut. Ist Stefan hier heute? Die hat doch die. Ja, ja. Ich glaube. Jemand da hinten? Ja, da hinten im Eck. Sehr gut. Genau, das ist die Dame mit der Kassette. Ja, sehr gut. Der Einzige, der heute leider nicht da ist, ist Josh, ne? Bin ich ein bisschen traurig. Ja, und Dominik, aber den haben wir ja schon. Ja, ja, Dominik wird schon anständig ersetzt. Wow! Ja, sorry, Dominik. Wenn du das jetzt hörst, du kannst das rausschnitten, oder? Dieses du wirst dir da nein. jetzt ein bisschen ja. was. Ja, wir lassen das, weißt du noch sorry. Nicht, aber wir lassen Dominik das dann alles nochmal nachsprechen. Ja. Ach, übrigens, Deutschendorfer ist einfach John Denver, der von Deutschendorfer nicht so einen geilen Künstlernamen. Ja. Ich habe nicht gewusst, dass es Deutschendorf ist. Ja, der heißt Deutschendorfer. Deutschendorf. Deutschendorf. Wo kommen Sie her aus Deutschendorf? Aber genau, zu dem Monty Python-Album zurück. Weil sozusagen, da ist einfach so ein Cover drauf. Das hört aber irgendwann mittendrin, verändert sich das so thematisch ein bisschen, weil es dann einfach so klingt, dass John Denver erdrosselt wird und der macht noch so, ich werde jetzt erdrosselt Geräusche und dann hört der Song auf. Und dann war es echt? Naja, also John Denver fand es nicht besonders witzig und dann musste er den Song leider vom Album runterlöschen. Wegen irgendwie, wegen Ärger. Also von daher. Da kam dann jemand zu dir nach Hause und hat die Stelle auf der CD zerkratzt. Ich möchte diese CD nicht kaufen, sie ist zerkratzt. Und auch noch bei DJs ein furchtbar unbeliebter Song ist Do the Clam. Do the Clam? Mach die Muschel. Sozusagen. Die Muschel? Ja. Mach die Muschel. Jürgen, von wem ist das? Weiß ich nicht. Ich kenne nur die drei Muscheln aus, was war das? Robocop? Demolition Man. Ja, genau. Ja, aber Jürgen, ich bin von wem ist Do the Clam? Jürgen? Sitze ich auf dem Schlauch? Ja, du musst auf dem Schlauch sitzen. Von wem ist The Clam? Von Klaus und Klaus? Nein. Einen Versuch hast du noch. Es gibt eigentlich nur zwei Fragen, nur zwei Antworten, die legitim sind. Klaus und Klaus und? Klaus. Wenn ich dich frage. Andreas? Nein, ich frage ja dich. Wenn du mich fragst? Ja. Schau mich nicht an, ich Elvis, Elvis Presley. Elvis Presley? Ja, von Elvis Presley. Was habe ich denn mit Elvis Presley? Okay, ja, okay. Hallo, es war Elvis Presley auf deiner Hochzeit. Ja, ja. Aber war es Do the Clam? Weil ja, ich glaube, ein erster Tanz sollte Do the Clam sein. Ja. Do the Clam. Nee, der hat tatsächlich, muss ich denn zum Städtele hinausgespielt. In der Kirche bei der Trauung. Ja. Ja. Fand ich ziemlich gut. Ja. Also, also Vor allem, es gibt ein YouTube-Video. Ja, wir sind ja hier unter uns, ne? Deswegen kann man das mit dem YouTube-Video ja ruhig auch mal erzählen, ja. Aber pst, darfst du nicht weiter sagen. Und es ist public, also das ist nicht irgendwie, man kann aber danach suchen. Kann man, ja. Muss man aber nicht. Muss man nicht. Also, wir haben schon was vor in der Pause, sehr gut. Genau, 1965 rausgekommen, aber ehrlich, es ist ein fader und langweiliger Song und da bin ich auf was viel Geileres gestoßen von Elvis. Muss ich denn zum Stelle legen? Ja, ist so ähnlich, und zwar die Filmtitel von ihm und die deutschen Namen dazu. Und weil es sich jetzt so schön anbietet, dass wir hier so sozusagen jemand haben, der des Deutschen mächtig ist und jemand, der des Englischen mächtig ist. Ach so, ich bin gar nicht gemeint. Genau, ich lasse euch jetzt mich abwechselnd raten. Also ich überlege gerade, wie rum wir es machen, vielleicht einfach immer abwechselnd. Ich gebe euch entweder den englischen oder den deutschen Titel und ihr sagt mir, wie der Film dazu heißt. Wie viel, also wann hast du erfahren, dass Dominik heute nicht da ist? Gestern. Und wie viel Arbeit hast du jetzt noch in dein Skript gesteckt, dass es auf die neue Situation passt? Genug. Okay. Also ich habe ehrlich gesagt echt alles jetzt neu, weil tatsächlich. Dominik, ja, schön, sieh, was du getan hast. Ja. Okay, wir machen jetzt so ein kleines Quiz drauf, wir gucken mal, wer mehr Punkte kriegt von euch. Aber ihr dürft immer beide raten, aber der Fairness halber. Oh Mann, schade, Dominik liebt ja solche Spiele. Ja, total. Aber was machen wir? Ich will klar sein, wir müssen, du sagst. Also ich sag entweder den englischen Titel oder den deutschen und dann müsst ihr den anderen Titel raten, also dann die andere Sprache dazu. Also ich fange mal ein bisschen einfach an, was man vielleicht noch kennen könnte. Ehrlich gesagt, ich kann davon fast nichts. Pulverdampf und heiße Lieder. Was? Ich lass gerne. Powder Steam and Hot Songs? No, die Titel sind selten, also die sind immer etwas übertragen. Die sind nicht eine Wort-für-Wort-Übersetzung. Aber man muss sich ja irgendwie annähern. Ne? Ja. Also ich finde es mal als ersten Ruf und jetzt können wir mal überlegen, wie wir den noch pimpen. Ja. Also Pulverdampf und heiße Lieder. Powder Steam and Hots. Also oft sind es auch einfach Songtitel von Elvis. Ich finde auch das Pärchen, ich versuche gerade zusammenzubringen. Pulverdampf und heiße. Kommt nicht. Ich bin eher bei Marschmusik. Pulverdampf und Marschmusik. Okay, dann den gebe ich euch so. Es ist Love Me Tender. Was? Ja. Ja, okay. Da hätte ich eher was mit Fleisch erwartet. Ja, genau. Der Tender ist ein Begriff, den kenne ich nur von. Ja, genau. Wir hätten sie gerne ihr Steak. Tender. Sagst du immer Love Me Tender? Love Me Tender. I'd love it tender. Okay, sehr gut. Wenn ihr auch nur ein Wort davon erratet, bin ich begeistert. Der englische Titel ist Loving You. Wie könnte man den auf Deutsch nennen? Ich kann dich ganz gut leiden. Nicht schlecht. Warte mal, ich kann dich ganz gut leiden. Nee, leider kein Wort davon ist da drin. Oh, shit. Schauen, was ist dein Tipp? Oh Gott. Auch ein guter Tipp. Ja. Klassiker Elvis-Song. Als ich dich liebe, oder? Warte mal, als ich dich liebe. Ah, leider auch keines der Worte drin. Gold aus heißer Kehle, wer kennt ihn nicht? Ich muss ziemlich weit weg. Nochmal ganz kurz für den Kontext. Die kamen in beiden Sprachen raus. Das war so die Zeit, wo sie dann Alben auf Deutsch und Englisch. Dann 58 rausgekommen. Mein Leben ist der Rhythmus. Mein Leben ist der Rhythmus. Also, okay. Das ist tatsächlich, klingt das aber gut. Ja. My life is a rhythm. Ja. Das, also, ab sofort einfach, wenn ihr ein Wort auch nur irgendwie vom Titel ratet. Roll Shook Up. Nee, leider nicht. Es wäre King Creole gewesen. Wer hätte es nicht gedacht? Es hilft natürlich auch, wenn man einfach Elvis-Liedtitel kennt. Ja, ne? Antwort kommt mir gerade so. Wie könnte G.I. Blues heißen? Muss also ich auf denn zum Deutsch? Städtele hinaus? Fast. Was? Nee. Las Vegas. Wie war Las Vegas? Nee. G.I. Militärmann. Nee, Kaffee Europa. Was? Ja. Was für Europa? Kaffee-Europa. Kaffee-Europa. Aber das bedeutet, die haben ja. der Subject komplett. Ja. Okay. Mich würden auch die Texte dazu jetzt mal interessieren. Ja, total, ne? Ob die irgendwie, haben die so leichte Überlappungen gehabt? Ja, oder komplett. Viel oder gar keine. Dann hier der Film Lied der Lied der Rebellen. Rebel Without a Cause. Nee, jetzt gerade Rebel Yell, aber das war nicht Elvis, ne? Das war auch Rebel Without a Cause, war auch nicht. Rebel Yell. Nee, ist keines der Worte drin. Und Jürgen, was ist dein Tipp? Nee, ich will, dann ist Rebel Yell auch nicht dabei. Ah, leider nicht. Wild in the Country, wäre jetzt gedacht. Wild in the Country. Ja, ja. Das, okay. Das ist eher so ein Heimatfilm. Ja, ich springe mal ein bisschen nach vorne. Wenn wir nämlich schon das Thema Heimatfilm haben. Bring nicht zu sehr nach vorne, sonst gibt es wieder Rückkopplung auf den Lautsprechern. Guter Punkt. Ist nämlich der Film Die wilden Weiber von Tennessee. Das wäre jetzt so der erste, wo ich sage, ja, den könnte man sich vielleicht mal angucken. Das lief früher auf RTL 2, oder? Nachts. Das ist vielleicht sowas wie Tennessee Blues oder Wild Woman of Tennessee. Das ist natürlich falsch. Ja, leider. Aber es wäre Kissing Cousins gewesen. Ich habe das Gefühl, ich kriege nicht genug Bedenkzeit. Ja, das stimmt natürlich. Das ist das Problem. Kissing Cousins, ist das so ein Ding in Tennessee? Mir würden da jetzt andere Staaten irgendwie einfallen. Passt auch ein bisschen. Saarland, ja, südliche Staaten, ne? Könnte sein. Okay, It Happened at the World's Fair. Spaß auf der Freiheitsstatue. Spaß auf der Freiheit. Nee, leider keines der Worte dabei. Ja, genau. Ich habe keine Ahnung, was es auf Deutsch sein könnte. Ja, ob blond oder braun. Wir kennen es nicht. Blond oder braun? Ja. Stell dir nicht vor, du bist der Deutsche und die kommen und sagen, hier ist ein Elvis-Song, du musst das übersetzen. Ja. Ich stelle mir das so vor, wie das, da war einfach der Übersetzer und das war aber wirklich der Einzige, der die andere Sprache konnte und der hat sich einfach einen riesen Fetz drauf gemacht. Ja. Das frage ich mich auch beim nächsten. Da heißt der Film Girl Happy. Wie könnte der auf Deutsch heißen? Wie nennt man so einen Film, so Girl Happy? Das ist bestimmt irgendwas ganz Schreckliches. Ja, genau, weil wenn ich girlische Mädchen sage. Okay. Okay. Wow. Das wird sehr düstern, sehr schnell. Hey. Sean, hast du noch einen Tipp? Fröhliches Mädchen. Nicht schlecht, Kurvenlili wäre es gewesen. Wer nennt nicht seinen Film Kurvenlili? Kurvenlili ist eine Bahn in Hamburg, oder? Ja, dann weißt du vielleicht, warum. Ja. Kommt, die restlichen schenke ich euch einfach, weil sie so blöd sind, alle miteinander. Cowboy-Melodie ist natürlich Tickle Me. Also kill mich. Auf Sicht des Pferdes dann halt, ne? Ja. Ja. Der englische Film Spin Out heißt auf Deutsch Sag niemals ja. Okay. Mhm. Seemann Ahoy ist Easy Come, Easy Go. Harte Fäuste, heiße Lieder. Heißt natürlich Stay Away, Joe. Würde ich mir auch eher den auf Deutsch angucken dann, ja. Ja. Und Liebling, lass das lügen. Live a little, love a little. Das ist aber schön. Das war auch ziemlich nah dran. Ja. Da haben sie die Alliteration einfach, gut, ne? So, da haben sie den Gedanken, den Kern genommen und erhalten. Finde ich gut. Ja. Und jetzt komme ich zu meinem letzten Mini-Teil des Segmentes. Und zwar habe ich noch mal, weil ich mir jetzt gedacht habe, so ey, Elvis, für was ist der bekannt? So Erdnussbutter-Sandwiches. Was gibt's noch für so tolle Erfindungen? 94 zum Beispiel hat jemand endlich mal, also ein Patent angemeldet auf künstliche Baby-Exkremente. Weil vorher Elvis einfach hat ein Patent angemeldet auf künstliche Baby? Nein, jemand. Okay. Also nicht du, nicht ich, nicht Elvis. Also ich glaube, 94 war mit Elvis nicht mehr so viel. Wobei, kommt drauf an, wen man fragt. Aber vorher hat man immer Kürbiskuchen aus der Dose benutzt, das mit Kartoffelpüree und Erdnussbutter verrührt. Na, die Frage nach dem Warum stelle ich jetzt lieber. Die stelle ich lieber nicht. Die wäre jetzt zu naheliegend. Genau, 94 gab es auch ein sehr schlaues Patent wieder. Und zwar hat ein Italiener ein Kondom patentiert. Und die Idee ist nämlich, dass du merkst, wenn es platzt. Wiederverwendbar? Nee, du merkst, wenn es platzt und so quasi wiederverwendbar. Ja. Das noch gut. Ja. Ja, du merkst, wenn es platzt, neun Monate später. Also 10. Genau. Und der Trick war sozusagen, dass es dann Musik abgespielt hat, wenn es platzt. Wie so eine Klappkarte. Ja. Ja, aber weißt du noch was? Beethoven. Da. Das ist schön, oder? So eine schöne Idee. Das ist sehr gut. Ja. Was für ein Schwachsinn. Also da bin ich jetzt aber echt neugierig. Ja. Wie funktioniert der Mechanismus? Du hast sozusagen an der Spitze, ist es anders elektrisch leitfähig als der Rest. Und du hast einen Mikrocontroller dranhängen an dem Kondom. Und der ist irgendwie an dem Kabel und dann in dem Rucksack? Oder nee, der Rucksack kommt da mit rein? Der hängt irgendwo dran. Der hängt irgendwo dran. Ja. Der baumelt da so. Ja. Okay. Kannst du mal in die Patentschrift gucken? Da. Ja. Schön, ne? Ja, ne? Ja. Warum hat sich das eigentlich nicht durchgesetzt? Ja. Eine andere Sache, die sich auch nicht durchgesetzt hat, ich verstehe aber sehr den Ansatz, ist eine Frau, die wird immer viel belästigt in den öffentlichen Verkehrsmitteln. Und die hat 1914 Unterwäsche erfunden und die hat so Sprungfedern mit Metallstacheln. Und wenn da so ein Mann herkommt und sich da irgendwie unsittlich nähert, dann rammt er so einen Metallstachel raus. Wie sind wir jetzt da? Sind wir jetzt da von komischen Übersetzungen? Ja, ne? Das ist schön, oder? Ja, dann mein Nacken so tut, damit sie weg von dieser. Ja, gut, ne? Ja. In Großbritannien, eines der ersten Patente das Patentamt dort ist irgendwie wohl ein bisschen neu gegründet oder so, aber eines der ersten eingetragenen Patente ist ein Elektroschockapparat, mit dem er das Monster von Loch Ness aus dem Versteck raustreiben wollte. Ja. Ich finde es auch gut, dass dafür ein Patent so ein, das könnte jemand nachbauen, dann braucht das nochmal jemand. Und hast du das Monster in letzter Zeit mal gesehen? Das stimmt, ne? Nee? Ja. Hat funktioniert. Hat einwandfrei. Ja. 1959 kam die erste kommerzielle erhältliche Vogelwindel auf den Markt. Ja. Ja, ne? Ja, jetzt endlich. So spät aber. Das klingt doch dann doof, aber wenn man drüber nachdenkt. Ja. Apropos Herr Vogel, es gab einen Deutschen, den Herrn Vogel, der hat 1786 Patente angemeldet. Und zwar ein Käfig gegen Masturbation. Mhm. Und die Geschichte ist praktisch voller solcher Geräte, also Handschellen, ein Käfig Ketten, gegen Masturbation. Gepanzerte Hosenbeutel, alles gegen Masturbation. Ja. Mhm. Also die Menschheit ist sehr, sehr einfallsreich in die Richtung. Ja. Wie genau muss ich mir das vorstellen mit diesem Käfig? Ich glaube, so drumherum. Ach so, ein kleiner. Ach so, jetzt habe ich gedacht, ich bin da irgendwie. Okay. Jürgen, so groß ist er nicht. das war furchtbar. Ich entschuldige mich. Sprich bitte nicht für alle. Ja, das stimmt natürlich. Aber, apropos Arzt, 1854 hatte ein Arzt eine voll gute Idee. Ihr kennt doch, wenn so in Cartoons so ein Zahn gezogen wird. Bitten ihn doch immer so einen Faden, einen Zahn. Mach den irgendwo fest und dann irgendwie Ambus und irgendwo runter. Habe ich neulich versucht, meinem Sohn zu erklären, weil der sehr, sehr picky war, was seinen wackelnden Zahn angeht. Mm. Also ich kann mich noch erinnern, als ich klein war, ne, wenn so ein Zahn wackelt, willst du da immer dauernd dann rumspielen, Tungel. Ja. Das hat er null gemacht. Das null. Und er hat keinen an diesen Zahn gelassen. Der hat 3 Monate lang, glaube ich, jetzt hat er immer beim Zähneputzen ganz arg außen umgeputzt und hat mir bloß nicht diesen Zahn an. Ja, und wir haben echt alles versucht. Also ich habe echt die Michel aus Lönneberger Faden dran binden und ich habe ihm alles vorgeschlagen. Ja. Ich habe versucht, Frisbees drauf zu werfen. Du hast Frisbees in den Mund deines Kindes. Naja, aber er hat... Hallo Jugend am Nürnberg. Er ist schon so groß, dass er die fängt halt. Fängt mit dem Mund? Manchmal. Nein, mit der Hand. Ach so. Frag ihn nur. Wenn du aber er hat einen lockeren Zahn, ich werfe immer den Frisbee hin. Ich habe es ihm aber auch gesagt, so, pass auf, jetzt versuche ich mal diesen Zahn hin. Das hat er am Ende echt genervt, weil was der für ein Geschiss mit seinem Zahn hatte. Okay. Und der Witz ist, jetzt ist er eben rausgefallen, jetzt wackelt der Nächste nebendran. Ja. Okay, aber jetzt stell dir mal vor, du hast das aber mit einem Bandwurm. Also stell dir vor, du hast einen Bandwurm. Okay. Würde das verkaufen? Würde sagen, ja, das darfst du benutzen. Ja. Aber kann ich da dann auch eine Schnur dran binden und den Amboss eigentlich... Oh Gott. Mir gefällt, wie du denkst. Das ist die richtige Antwort. Okay. Also die Idee ist, du fastest erstmal ein bisschen und dann nimmst du praktisch eine lange, lange Schnur, nimmst so eine Art Köder, dann isst du den und dann wartest du, bis die Schnur ganz unten ist. So und das dann und irgendwann, wenn die unten ist und der Bandwurm zugebissen hat, dann nimmst du die Schnur. Ah, okay. Du musst jetzt gar nicht um den Bandwurm. Ja, klar. Und ziehst und dann... Wow. Okay. Ein Spaß für Groß und Klein. Ich wundere mich, warum wir das nicht gesehen haben. Ja. Oh. Zwei Sachen haben wir noch. In den USA gibt es auch so ein ganzes Museum für zweifelhafte medizinische Produkte, Kurpfuscher, Quacksalber und so weiter und so fort. Da gibt es Elektroschocker für Patentsteigerung und Prostata-Probleme, Seife für Gewichtsabnahme. Eispickel. Eine Diätbrille. Und eine Diätbrille? Ja, und eine Maschine für Brustvergrößerung mit Fußanziehen. Sieht da Essen dann einfach größer aus, oder? Wie stelle ich die Diätbrille, finde ich, bin ich neugierig. Vielleicht blendet sich das Essen aus oder etwas? Nein, es sieht immer noch ganz viel aus, obwohl ganz wenig ist. So, aber ganz kurz, das letzte, die Maschine für Brustvergrößerung mit Fußantrieb. Mit Fußzentrum. Naja, irgendwie so mit Pumpen und das finde ich jetzt noch irgendwie. Ist das so, denkst du, ist das eher treten oder so oder auf die Stimme? Ja, da ist irgendwie so eine Pumpe und die und dann so weißt, wie die. Aber ich frage mich, wie dann am Abend dann, wenn das dann wieder runterkommt, wie man. So. Einfach. Ach so, das ist dauer. Okay. Das war das Niveau. Tschüss. Und zu guter Letzt habe ich noch den Sir Francis Galton. Den kennt man vielleicht vom Galton-Brett. Vom Galton-Brett? Ja, okay. Das ist so natürliche Verteilung, Mathe-Kram. Und der war Naturforscher, Schriftsteller, auch Vater der Eugenik. Von daher, ja. Ne? Mhm. Mhm. Ja. Also der hat auch ein paar, ich sag mal, nicht sehr so fragwürdige Dinge erfunden. Thesen. Ja, der hatte halt eher Thesen so ein, irgendwie die Menschheit muss hier Dinge tun, damit sie besser wird und so. Mhm. Also nicht unproblematisch, aber hat auch viel Kram erforscht. Also 1822 geboren und der gute Mann hat einiges erfunden, Phantombilder, Fingerabdrücke zu nutzen überhaupt der und einiges mehr. Ja, ja. Okay. Und jetzt sind wir ja hier in Nürnberg. War der Erste, der auf die Idee gekommen ist, naja, zeichnen. Naja, so ein bisschen das wirklich aufzubauen, so systematisch, weil ich meine, vorher gab es schon irgendwie auch Bilder oder sowas, aber so das so in der Systematik zu machen. Ja, und jetzt sind wir ja hier in Nürnberg, da gab es ja das Nürnberger Ei, so eine Taschenuhr, wo man viel verdient hat. Und der Herr Galton hat jetzt was anderes erfunden für die Tasche, und zwar den Taschenzähler. Und was denkt ihr, hat er damit gezählt? Taschen? Nee, sie ist in der Tasche. Ach so. Und damit zählt man aber was. Ich hoffe, Geld. Was Münze. Okay. Geld, was sagst du? Falschparker. Fast. Also attraktive Frauen. Der hat nämlich angefangen, einen Atlas der Attraktivität zu erstellen. Und dann gesagt, ich gehe in jede Stadt und zähle, wie viele attraktive Frauen ich sehe. Und dann gucke ich, wo attraktive Menschen und damit Frauen sind. Woher wusste der Zähler jetzt, dass er jetzt zählen muss? Nee, du machst halt drauf. Ach so. Ach so. Der hat drauf gedrückt. Ja, aber dann hättest du ja alles damit zählen können. Ja. Aber das geht nur für attraktive Frauen, auf jeden Fall. Und er hat dann auch aufgeschrieben, ja, letzter Platz im Vereinigten Königreich ist auf jeden Fall Aberdeen. Weil da wohnen die hässlichsten Frauen. Sehr scientific, muss man sagen. Weißt du, es gibt ja immer diese, wir haben ja immer mal wieder diese braunen Schilder an Autobahnen. Ja, ja. Content für so ein Schild, ja. Aberdeen. Ja. Also, die Frau hat 80 Klicks. Ja. Und wenn man jetzt denkt, irgendwie, der Typ ist Wissenschaftler oder was, also da möchte ich auch noch erwähnen, der hat auch eine ganz prima Sache erfunden, und zwar einen Hut mit Lüftung, würde ja heute gut passen. Und die Idee war mit der Lüftung, also da ist kein Propeller dran, sondern so ein Mechanismus, dass wenn der den Hut auf hat, dann lupft er sich immer, also das ist so, wie du den Hut hochhebst und wieder runter. Also das heißt, der geht so hoch. So eine Sprungfeder drin? Ja, so ein bisschen. Der geht immer hoch und runter die ganze Zeit, weil dann wedelt es ja so. Und grüßt ja auch alles, voll praktisch. Hallo. Ja, ja. Ja, aber auch so Leute, die vorbeigehen. Ich kenne die doch gar nicht, wann grüßen sie mich? Und dann kam man noch auf die mega Idee, also Medikamente müsste ich mal selber ausprobieren. Und zwar in alphabetischer Reihenfolge probiere ich jetzt mal alle durch. Ich hätte auch fast die These, dass er das zuerst gemacht hat und dann die ganzen Sachen erfunden hat. Nee, aber ich sag mal so, der hat relativ schnell aufgehört, weil beim Wort A, beim Buchstaben Aufsehen, A, kommt man halt gleich, naja, noch vor A sehen, kommt halt das Wort Abführmittel. Und die haben so gut funktioniert, dass er dann gesagt hat, ja, das funktioniert wohl, ich lasse die ganze Sache mal sein. Ach so. Ja. Ich habe mich mal selbst abgeführt. Ja. Apropos abführen. Wir kommen zu unserer ersten Pause. Von daher, hol dich was Schönes zu trinken. Oh, das mache ich. Ja, gut, ne? Und ansonsten wünsche ich euch viel Spaß in der Pause. Wir sehen uns hier wieder in Wie 10 lange Minuten? Machen wir Pause? 10 Minuten. 10 Minuten. 10 Minuten bis dahin. Wir sind so lang Backstage. Ja, wir sind Backstage, ja, genau, ganz weit weg. Backstage. Ja, und bis dann. Was viel mehr? Spaß mehr? Also, Kalifa, mehr? 15? Mehr? 15? Ja, ja. 20? 15? 15? Also, 15 Minuten, und wenn dann alle was die Minuten haben, machen wir weiter. Gut. Dann viel Spaß euch. Ach, was wir vielleicht auch noch sagen sollen. Meine Güte, Jürgen. Eins noch. Ja. Eine geht noch. Eine geht noch. Nehme ich mit, ihr müsst dann nicht nochmal applaudieren. Nein. Aber der Kalli hat gesagt, wenn das hier heute gut läuft, dann können wir wiederkommen. Also trinkt was. Ja, bestimmt. Gut, dann eine schöne Pause euch. Viel Spaß.